Kundgabe 982. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.06.1939. Warnung vor weltlichen Lockungen. Mahnung für dieses Werk. Der Zeitpunkt ist gekommen, der dich deiner Bestimmung zuführt. Und es werden daher die Gaben von oben dir so geboten werden, dass sie dir leicht fasslich zugehen, beziehungsweise ohne Störung empfangen werden können. Ein unüberwindliches Hindernis des Empfangens aber ist der eigene Unwille. So dieser jedoch durch dich selbst überwunden wird, ist es auch möglich, dass die jenseitigen Wesen dich abschließen gegen alle Anfeindungen von außen und dein Gedankengang sich nur auf die Botschaften von oben einstellt, wodurch ein schnelles Verständnis ermöglicht wird und also die Aufnahmen mühelos entstehen. Die leiseste Ablenkung von außen stört den Empfang. Doch wenn der Geist willig ist und bewusst den Beistand geistiger Kraft erbittet, ist diese stärker als die Störung. Es ist nun jetzt überaus wichtig, dass du wohl vorbereitet wirst für deine Aufgabe, die sehr bald an dich herantreten wird. Und die Sendungen von oben werden daher in einer gewissen Reihenfolge dir Aufschluss geben, sodass du fortan eine jede Frage stellen kannst und dir leicht fasslich Antwort zugehen soll. Um jeden Preis aber musst du die Stunden des Aufnehmens innehalten. Du darfst keinerlei weltliche Abhaltung voransetzen. Es wird dich die innere Stimme stets mahnen zu rechtem Handeln. Beachte sie und nimm eine jede Gelegenheit wahr, denn es tut eifrige Arbeit Not und ist von euch Menschen der Segen derer gar nicht zu übersehen, doch den geistigen Wesen unterbreitet worden vom Herrn. Und daher sind sie unablässig bemüht, dich anzuregen und deinen Geist zu fördern. Wer sich in die Gefahr begibt, kommt sehr leicht darin um. Und so ist dir dringend geraten, allen Lockungen der Welt zu widerstehen. Denn nichts ist der Seele unzuträglicher als Glanz und Pracht der Welt. Es fällt ihr dann die Rückkehr zur geistigen Arbeit schwer. Und es bedeutet dies eine Versäumnis, die in der Not der Zeit unangebracht ist. Darum versuche, wo immer du kannst, dich fernzuhalten aller weltlichen Freude. Es ist dies so außerordentlich erfolgreich in jeder Beziehung. Es ist ein Widerstand überwunden worden und der Seele erhöhte Freiheit verschafft, insbesondere aber der Zugang nach oben wesentlich erleichtert. Denn alle Fesseln, die noch die Seele auf der Erde zurückhalten, sind Hindernisse zum Höhenflug. Ein tapferer Widerstand aber macht die Seele frei. Dies bedenke, wenn die Versuchungen an dich herantreten. Denn es ist eine jede Stunde kostbar, die der Fortsetzung dieses Werkes dienen kann. Nur ein starker Wille überwindet. Lasse diesen nie erlahmen und erbitte dir alle Kraft dazu im Gebet. Amen.